Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge vom Podcast. Irgendwas ist auch immer. Der Podcast aus Berlin, der Berlin-Podcast. Und hier ist er wieder, der Mann, der letzte Mal nicht da war. Hier ist der Mann, der die Zuhörer jetzt auf Platt begrüßt. Denn er hat dazugelernt. Hi, René. Moin, moin, ne? Ach so. Alles klar, Stefan. Es freut mich, dass ich da mit dabei sein darf. Ne? Ja, schön. Und ich freue mich auch besonders darüber, dass wieder unser Leichtmatrose Marc mit dabei ist. Hallo, Marc. Ja, weil es zu dritt einfach schöner ist. Genau. Ich freue mich auch sehr, dass ich einen wertvollen Tag meines Urlaubs, von dem ich ja nicht so viel habe, mit euch verbringen darf. Ja. Eine weitere schöne Folge vom Podcast. Da kann René sich mal ein Beispiel nehmen. In diesem Sinne. Ja. Prost. Ja, Prost, René. Prost, Männer. Prost, Männer. Hau weg die Scheiße. Ich glaube, genau. Das war auch platt. Das war auch platt, ja. Ja, das war schon ein bisschen, ist ja zu 90% alles mit dem Platt, was du so von dir gibst, oder? Schönen Dank. Stefan, wir müssen nochmal von vorne machen. Wieso? Hallo, vorne. Der weil wir schon wieder Blödsinn erzählen. Achso, ja, kennen wir ja. Das war ja letztes Mal die einzige Folge ohne Blödsinn, oder? Ja, ich freue mich, dass ihr mich auch wieder aufgenommen habt. Ja, also René. Danke nochmal, Jessica, für diesen ebenbürtigen Ersatz. Genau. Definitiv. Danke an Jessica nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und vielen Dank auch nochmal an die Feuerwehr, die hier und zu unseren Füßen offensichtlich stark aktiv ist und die Stadt am Laufen hält. Ja. Genau. Ja, aber wir kommen gleich dazu, wo wir hier sind. Erstmal, René, ja, du bist aus dem Urlaub zurück, hast dich gut erholt und sag nochmal genau, wo du warst, was du gesehen hast. Ja, so zwei, drei Stichworte. Ich war in Ostfriesland. In Ostfriesland? In Ostfriesland. Schön, bei Otto. Ist das eher im Nordfriesland? Alright, nee, genau. Das ist, ich könnte jetzt eine Abhandlung über Ost- und Nordfriesland halten. Ich war tatsächlich eine, im echten eine Belehrung. Ostfriesland. Es gibt nämlich Ostfriesland und Ostfriesland. Ach so. Und ich war im Ostfriesland. Also genau die, da wo Otto nicht herkommt. In Ostfriesland? Nicht in Ostfriesland. Ostfriesland. Ostfriesland liegt südlich der Nordsee. Ja. Oder auch das Deutsche Meer, wie man es früher genannt hat. Oder auch das Friesische Meer. Ach so. Genau. Und Ostfriesland geht quasi von Emden, ganz im Westen, bis Wilhelmshaven, ganz im Osten. Und das, was du meinst mit Nordfriesland, das ist dann Helgoland, Sylt, mehr nach oben, Schleswig-Holstein hoch. Mhm. Genau. Nordsee, ja. Ach so. Ein Erlebnis, sage ich euch. Okay, ein schöner Familienurlaub. Ja, nicht nur das. Auch ein sehr erkenntnisreicher Urlaub. Ja, weil du hast das Wattenmeer gesehen. Ich habe zum ersten Mal das Wattenmeer gesehen. War ein bisschen schwierig gewesen am ersten Tag. Wegen dachte ich so, ab in die Nordsee. Ja. Und du läufst den Strand entlang, also läufst vom Strand auf das Wasser zu. Und dann guckt man schon, hä, wo ist da Wasser? Ja. Dann kommt Stein. Dann denkst du, hä, wo ist Wasser? Dann geht Steintreppen in eine Matschepampe rein. Und das ist das Wattenmeer. Ja. Genau, also Watt. Wahrscheinlich kann man sich fragen, was ist denn hier los? Ja. Was ist denn hier los? Schlicke, Schlacke, nee, was ist denn? Schlick. Schlick. Ja, für mich eine sehr gute Erkenntnis, weil die Ebbeflut kennt man, aber so das Watt mal zu erleben und sich dann ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, was die Nordsee eigentlich als UNESCO-Weltnaturerbe mit sich bringt, ist dann schon sehr interessant. Und das nicht ohne Grund, denn das Wattenmeer ist einzigartig in seiner Landschaft weltweit. Das gibt es tatsächlich nur dort an dieser Stelle. Richtig, einer der größten Naturparks Deutschlands. Geil, also eine absolute Empfehlung. Absolut. War kein Badeurlaub? Nee. Liegt doch ein bisschen so am Wetter an der Nordsee. Also es war ein bisschen windig. Es ist ein bisschen windig da oben. Ne? Okay. Kannst du ein bisschen Drachen steigen lassen. Also. Musst natürlich auch aufpassen, dass die Vögel nicht störst. Deswegen gibt es da so ein paar Drachenwiesen. Sollst nie in der Wildnis Drachen steigen lassen. Ja, das mag die Natur überhaupt nicht. Ne? Also das war jetzt der klägliche Versuch des Plattdeutschen. So wie man es nicht macht. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich... Jetzt hätte ich jetzt erwartet, dass da irgendwie man diesen ostfriesischen Dialekt mitbekommt. Ja. Nicht die Bohne. Okay. Da alles normal sprechende Leute. Okay, das ist ja schön. Angenehm. Und ich muss auch dazu sagen, die Ostfriesenwitze stimmen alle nicht. Und norddeutsche Kühle vermisst man dort auch. Also Leute super freundlich. Also ich war mega überrascht. Hast du nicht mitgerechnet? Wirklich nicht mitgerechnet. Okay. Man sagt immer, die Nordlichter, die sind etwas distanziert, ja, etwas trockenen Humor. Ja. Überhaupt nicht. Also kann ich überhaupt nicht. Aber vielleicht ist man als Berliner auch andere Sachen gewöhnt. Das kann auch sein. Vielleicht sind wir ja auch dann eher die Rübel. Das ist nicht schwer zu glauben. Ja, finde ich auch. Ne? Aber jetzt sind die Ferien inzwischen vorbei. Das neue Schuljahr hat begonnen. Und bei uns. Das merken wir auch. Genau, in Berlin, Brandenburg und ich glaube in einigen anderen Bundesländern auch schon. Ja. Mir wurde gesagt, man muss Alkohol mitbringen. Ja, aber doch, René, nicht während der Sendung. Das steht doch in deinem Vertrag. Ups. Ja. Aber es soll eine lustige Sendung werden. Okay, das stimmt. René, sauf weiter. Oh, dann habe ich das Falsche. Oh, alkoholfrei. Ja. Dann macht er nichts. Wollen wir jetzt schon sagen, wo wir sind, oder wollen wir erst noch... Na klar. Nein, sagen wir am Ende der Sendung. Ja, sehe ich. Vielleicht habt ihr es ja schon erkannt. Ha. Genau. Vielleicht an der Musik. Also, lasst euch von vielleicht der Musik nicht stören. Wir sind hoch oben über Berlin und wir sind ja ein absoluter Fan der Stadt, der Hauptstadt, und haben uns heute mal einen ganz hohen Ort gesucht. Wir sind nämlich auf dem Dach wir stehen auf der Aufsichtsplattform oder in der Aufsicht, wie sagt man? Auf der Aussichtsplattform des Park-In-Hotels unweit des Alexanderplatzes. Es ist 145 Meter. Es ist in Sichtweite des Alexanderplatzes. Also wir sehen hier diesen großen Turm. Den Alexanderturm? Den Alexanderturm, genau. Ja, und ein absoluter Tipp. Ich war vor ein paar Jahren schon mal hier und es ist so chillig. Und heute weht auch kein Wind, deswegen ist es super angenehm. Ja, ihr ballert nur die Sonne. Ja, René hat nochmal einen Sonnenbrand heute. Ganz kurz für die ProSieben-Gucker unter euch. Wir sind quasi da, wo die letzte Germany's Next Topmodel-Staffel die Models vom Dach geschubst hat. Da kennt sich einer aus, würde ich sagen. Man sieht sie noch sogar nach der Plattform. Also, ach so, da war das. Das ist genau in der Augenreichweite. Ach so, da kommen wir und gleich ganz noch. Ganz Verrückte können da auch runterspringen, aber hört sich so an, als wenn Stefan dazu gleich. Selbstverständlich. Überrascht uns gleich. Ja, René weiß noch gar nicht, was wir ihm gleich anbieten. Was ist das hier für Gurtzeug, was hier rumliegt? Was wir dir gerade umstellen? Nein, alles gut. Also wir sind auf dem Hotel Park Inn, ein super schönes, großes Hotel in der 40. Etage. Sagen wir es mal so. Und der stand auf 37 oder waren die? Wir sind ausgestiegen in der 37. Nein, wir sind auf 35 ausgestiegen. Die 36 gab es im Fahrstuhl nicht. Und dann sind wir hoch zur 37 gelaufen. Ich denke, wir sind noch ein bisschen weiter. Weil die Karte des kleinen Jungen im Fahrstuhl nicht funktioniert hat für die 37. Genau. Wir sind in 120 Meter Höhe. 120. Sagen wir es mal so. 120 Meter Höhe. Genau, wir müssen es mal ein bisschen sortieren. Also das Hotel Park Inn hat lange Tradition. Ne? Zu DDR-Zeiten. René, weißt du noch, wie es früher hieß? Warte. Erwin. Ah, Forum Hotel? Keine Ahnung. Hieß es auch mal Hotelstadt Berlin. Echt? Dann kenne ich es unter Forum Hotel nur. Genau. Ich bin auch älter als du. Ja. Jeder stimmt, ist älter als Stefan. Außer seine Mutter. Eure ersten Eindrücke. Wir sind ja, Marc musste ja schnell noch menschliche Bedürfnisse erledigen. Da sind wir kurz in die Lobby gefahren. Ja. Und René, neugierig. Das waren unmenschliche Bedürfnisse, die ich erledigen musste. Genau, sind gleich fünf Leute rausgerannt als Marc. Und René ist neugierig wie immer und hat gleich mal diverse Türen geöffnet. Und ich stand in einem Konferenzraum. Ja, wo gerade Angela Merkel getagt hat. Nein, Angela Merkel war es nicht. Ich habe die Tür schnell wieder zugemacht. Aber das Buffet war noch halbwegs gefüllt. Echt? Ja. Und wie viele Leute waren da? Hab's nicht gesehen. Okay. Ich war zu schnell raus und ich habe mir auch gleich so einen Staub gemacht, um den Eindruck zu erwecken, Stefan wäre derjenige gewesen. Das habe ich mir gedacht, genau. Ja, das war doch der Typ mit der Brille und dem blauen Shirt. Genau, blaues Shirt, genau, wir haben beide was Blaues an. Deswegen zieht euch immer so an wie eure Begleitung, dann könnt ihr das auf die schieben. Das ist eine gute Idee, ja. Lange Tradition haben wir gesagt. Wir haben natürlich auch ein paar Informationen für euch. Aber bevor wir zu den nackten Zahlen und Fakten kommen, ja, ich würde noch mal kurz Stellung nehmen nehmen zur letzten Sendung. Aber bitte. Erstmal. Ich hätte gesagt, wir schildern erstmal unseren Eindruck von hier. Oben. Dann schildern wir unseren Eindruck und ich nehme dann Stellung. Also am besten, ihr macht jetzt kurz mal, wenn ihr es könnt, eure Augen zu. Hört Marc gespannt zu. Weil wir beschreiben jetzt kurz mal, wo wir hier stehen, was das für eine Location ist. Also es ist ein großer Balkon, würde ich einfach mal sagen. Er spricht für Sie, Marc. Ja. Nachdem ich mich vom ersten Schock erholt habe, dass ich ja schon wieder von Hacke bis Nacke verarscht werde. Kein Problem, Leute. Die Aussichtsplattform des Park-In-Hotels zeigt in ihrer Gänze komplett Richtung Süden. Jawohl. In diese Richtung hat man einen wunderbaren Blick nicht nur über die Stadt, sondern weit darüber hinaus an so einem herrlichen, klaren und sonnigen Tag wie heute. Wir gucken bis nach Lichterfelde, Marienfelde. Und weit über die Stadtgrenzen noch hinaus. Und kann es sein, wenn wir immer geradeaus gucken, dass wir bei der letzten Folge genau da drüben standen und hierher geguckt haben? Kurz im Viktorienpark. Das ist einfach nur hier gerade zu. Ne? Müsste man ja rein theoretisch auch erkennen. Ist ja die höchste Erhebung. Aber wenn wir Richtung Süden gucken, Kreuzberg ist doch dann eher in die Richtung. Aber wir schweifen ab. Erzähl weiter, Marc. Jetzt kommt ein echter Lifehack dazu. Also ihr könnt natürlich rechts und links an den Rand gehen dieser Plattform. Ihr könnt also ein bisschen noch nach Westen und Osten gucken. Aber das Schöne ist, da wo der Ein- und Ausgang ist, da kann man sich so richtig schön rüberbeugen und noch ein erkleckliches Maß Richtung Norden schauen. Also ich blicke jetzt gerade hier Richtung Norden zum, wie heißt der, Ludwig-Jahn-Sportpark mit der Max-Schmeling-Halle. Und dann haben wir noch irgendwie den Park am Wasserturm in Pankow. Und auch hier geht der Blick weit, weit, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Und es ist beeindruckend. Die Stadt ist in ein herrliches Licht getaucht. Die Wohnhäuser sind zwar weit weg, aber trotzdem irgendwie zum Greifen nah durch die klare Luft. Ich war mit Stefan schon übereingekommen. Man fühlt sich wie eine Modellbahnanlage. Ganz genau, auf so einer Modellbahnanlage. Mit fahrenden Autos. Also man wirklich muss dazu sagen, krass. Nach Osten kann man leider nicht gucken. Ne? Da ist dadurch, dass da diese Plattform ist, die Stefan gleich betreten wird, ist da die Großräume schon abgesperrt. Genau. Nee, also die für unter euch, die hierher kommen und sich gern den Osten anschauen wollen, die müssen dann ein bisschen mit Einschränkungen rechnen. Ja, aber apropos Einschränkungen, nur ganz kurz, weil es mir gerade einfällt. Wir wollen an der Stelle nicht verschweigen, dass der Eintritt zur Plattform 4 Euro kostet. Ihr könnt einfach ins Hotel gehen und mit dem Fahrstuhl ganz nach oben fahren, 37. Stock, René hat schon gesagt, dann noch ein bisschen Treppe selber laufen, 2-3 Stockwerke. Und dann bezahlt man hier oben direkt an der Plattform 4 Euro und kann dann hier oben verweilen, solange man Lust hat oder man wieder auf Klo muss. Genau, da meldet er sich schon an. Es muss aber auch sagen, es ist wert. Man kann sein eigenes Getränk mitnehmen, zumindest haben wir das so interpretiert. Es wird, glaube ich, nicht so gern gesehen, aber man kann es sich auch hier was bei, außerdem haben die halt kein Fondue. Nein. Also, wir haben heute natürlich auch einen richtig guten Tag erwischt, muss man dazu sagen. Die Sicht ist klar, der Wind ist schwach und ich war hier auch schon bei richtigem Wind und da macht es keinen Spaß. Da bleibst du nicht lange hier, weil es dann schnell kalt ist hier oben, ne? Wenn der Wind pfeift. Aber heute ist es perfekt und es lohnt sich. Ist ein echter Ausflugstipp weit oben. Wir hatten ja schon eine Folge, wo wir die höchsten Gebäude in Berlin, glaube ich, uns mal angeschaut haben. René erinnert sich wahrscheinlich. Ja, das war gut. Noch vor Marc seiner Zeit. Ja. Und da war ich noch gar nicht geboren. Genau. Und da gab es ja auch noch am Potsdamer Platz die Aussichtsplattform, die wieder den Vorteil hat, dass man rundum gucken kann. Die sieht man übrigens auch von hier ganz genau. Gut. Genau. Ja. Also das ist echt klasse auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt vielleicht zu einem Rückblick, den René gerade noch auf die letzte Folge geben wollte. Sehr gerne. Eine Lobhudelei, wie ich hoffe. Absolut. Also erstmal sehr interessante Sendung an einem sehr interessanten Ort, den ich eigentlich sehr gern gesehen hätte als versteckten Ort hier, als Geheimort für unser Rätsel. Weil dieser Wasserfall ist in Berlin halt echt auch einmalig, auch in der Dimension. Ja. Es ist kein Niagara-Fall, aber es ist ein brauchbarer Wasserfall. Also das ist schon eine Ecke. Ja. Ich bin froh, dass ich schon oft da war und deswegen nichts verpasst habe. Genau. Und es wurde ja ein Thema ist zum Sprechen gekommen, der Klunkerkranich. Der Klunkerkranich. Da hat bei mir natürlich sofort geklingelt, weil ich habe den Klunkerkranich, den Namensgeber, den echten Klunkerkranich, nämlich auch bildlich vor Augen. Ach, hey, dieser hässliche Vogel. Und der, ich sag mal so, ihr könnt ganz kurz mal in euch gehen und überlegen, warum heißt der denn wohl Klunkerkranich? Wegen seinen Klunkern. An seiner Kehle baumeln zwei, ich drück's mal bildlich aus, hodenförmige Beutel. Ja. Die vielleicht nicht mit dem gefüllt sind, wie sie den Eindruck erwecken, aber ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist und er deswegen Klunkerkranich heißt, aber er sieht so aus. Ja. Das Weibchen übrigens auch. Okay. Das Weibchen hat auch diese Beutel. Der ist ein afrikanischer Kranich und lebt im südlichen Afrika. Das zur Orientierung. Jetzt wisst ihr, was der Klunkerkranich ist. Ah, okay. Also den Vogel gibt es tatsächlich. Ja. Wenn ihr mal im südlichen Afrika seid, schaut euch mal um, der rennt da bestimmt irgendwo. Ansonsten Wikipedia oder Tierpark Berlin? Ja, das auch. Da kann man ihn angucken, Tierpark Berlin. Und zwar ist er dort, wenn du bei den Elefanten stehst, hast du den Klunkerkranich fast direkt im Rücken mehr nach vor den Elefanten stehen, hinten links. Okay. Ihr findet das. Ja. Aktuelle Nachrichten. Das ist natürlich Blödsinn, die aktuelle Nachrichten auszuposaunen, weil es ist ja eine Aufzeichnung. Aber seit wir hier oben sind, beobachten wir an der Grenze zwischen Tempelhof und Neukölln ein Feuer, was wir von hier aus sehen können. Das ist, wir sehen von hier aus das Ullsteinhaus und ein bisschen links davon, vielleicht zur Höhe Gerade Straße, Rixdorfer Straße. Da scheint es irgendwo heftigst zu brennen. Ja. Das vielleicht kriegen wir es noch raus. Und ihr hört ja im Hintergrund immer mal so Feuerwehren, Sirenen und so weiter. Und jetzt, wenn man, vielleicht hört man das, die Kirchglocken, es ist 18 Uhr, glaube ich, daran liegt es. Das ist bestimmt die Marienkirche, oder? Alle Kirchen. Alle sind nur. Gleichzeitig. Ja. Deswegen hört sich das so stereomatisch an. Genau. Ja. Und es ist Stadtgeräusch einfach. Also. Ja. Willst du machen? Gut. Was willst du machen? Wir sind halt mitten in der Stadt. Und wir gucken hier gerade, wo wir stehen, direkt auf dem Fernsehturm und winken dann. Wir sind die ganze Zeit am Winken, aber glaubt ihr, irgendein Arsch würde mal zurückwinken von dort? Genau. Nicht. Ja, mit dem Roten Rathaus, der Marienkirche. Also man sieht hier wirklich alles, was Rang und Namen hat. Definitiv. Highflyer. Ja. Sehe ich das Handelszentrum. Und ganz viele Hochhäuser dort, der Spittelmarkt. Herr Müller ist zu Hause, ne? Die Fahne weht, die Berlin-Fahne. Das Rote Rathaus natürlich in Wurfweite sogar. Das Berliner Rathaus. Oh ja, Entschuldigung, dass ich als Berliner das Ding beim richtigen Namen nenne. Und haben wir schon gesagt, genau das Stadtschloss. Haben wir auch gesagt, dass der lange Lulatsch hier steht? Oder Telespargel, die wir noch nennen? Nein, das möchten wir nicht mehr hören. Deswegen, das sind zwei unterschiedliche Gebäude. Der Berliner Fernsehturm. Der lange Lulatsch ist der Fernsehturm, nicht der Fernsehturm, ist der Funkturm. Ist das so? Ja. Da wird man als Berliner auch noch belehrt vom Berliner. Hast du den hier schon gesehen, den Funkturm? Nee, den Funkturm habe ich tatsächlich so gesehen. Es ist tatsächlich so, dass wir als Berliner oft Reiseführer lesen müssen, um zu wissen, wie man außerhalb unserer Sehenswürdigkeiten damit zeigt. Wir wissen, wenn Touristen fragen, was die meinen. Ja. Sagen Sie, wo ist denn eigentlich der Telespargel? Spargel? Genau. Belitz? Sozusagen. Ja. Möchtest du noch was sagen, Marc? Von der Beschreibung? Nö, ich genieße gerade die Aussicht und ich gebe auch an Stefan. Es ist mega chillig, ne? Man muss sich echt hier konzentrieren, dass wir nicht vor Chilligkeit einschlafen. Oder vor Sonnenstich umfallen. Ja, oder nichts mehr sagen. Gut, bei René muss er aufpassen. Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört, oder? Ja, genau, alles klar. Gut, also kommen wir nochmal zu der Location hier, zu dem Hotel. Ja. War echt ein bisschen was zur Geschichte. Weiß einer von euch, wann es eröffnet wurde? Nein. Nein? Okay, es waren ja mal Zeiten, und zwar gab es eine Zeit 1964 bis 1970, wo man den Alexanderplatz umgestaltet hat. Ich wollte gerade sagen, die Jahreszahlen kenne ich doch. Ja. Großzügige Umgestaltung des Alexanderplatzes, genau. Im Rahmen dessen auch der Fernsehturm entstand und dann offensichtlich auch diese Hotelanlage. Da kann ich euch auch noch ein Detail sagen, denn der Alexanderplatz war dicht bebaut und nach dem Krieg war viel zerbombt. Ja. Und die DDR-Regierung hat sich gesagt, da ziehen wir mal was richtig gerade. Genau. Haben den kompletten Alexanderplatz betoniert und diese wunderschöne architektonische Landschaft erschaffen, die sehr zwiegespalten wahrgenommen wurde. Entschuldige mich kurz. Was denn jetzt? Ja, okay. Naja, architektonisch einmalig vielleicht, aber so richtig schön ist es nicht geworden. Nee, das glaube ich war. Das sagen selbst die Stadtentwicklungssenatorinnen. Kotzengründe, wollte ich sagen. Kotzengründe. Aus Kotzengründen. Es ist tatsächlich, es gibt noch Initiativen, die für die Bebauung des Alexanderplatzes sind. Ja, und es gibt sehr schöne Bilder im Netz, die mal zeigen, wie das hier aussah. Kann man sich gar nicht vorstellen. Kleine Seitenstraßen, Mehrreichhäuser mit Hinterhöfen. War bestimmt richtig nett. Die Marienkirche ist ja im Prinzip das Einzige, was jetzt aus diesem Ensemble noch übrig geblieben ist. Genau. Ja, aber also der Fernsehturm an sich ist natürlich das Highlight hier an diesem Ort. Kann man von überall sehen. Das Rote Rathaus, ja, okay. Nee, das ist doch neu. Das ist doch in den 50ern gebaut oder so. Das kann ich dir nicht sagen. Da stand vorher das alte Rathaus. Sah das nicht genauso aus? Ich habe nämlich ein Berlin-Buch zur Geschichte von Berlin zu Hause. Und da ist auf sehr alten Zeichnungen, Kupferstichen, sonst irgendwas, ist da dieses Rathaus zu sehen. Ja. Oder zumindest eins, was ich täuschend ähnelt. Ich tippe auf die 50er. Aber wir werden das im Laufe der Sendung noch rausbekommen. Genau. An unseren Praktikanten bitte einmal googeln. Genau. Also, Umgestaltung Alexanderplatz in dieser Zeit, also genauer gesagt von 67 bis 1970, wurde dieses Hotel gebaut. Und es wurde passenderweise eröffnet am 7. Oktober 1970. Das war doch ein Jahrestag der DDR-Gründung? Genau, und zwar der 21. Und das war der große Anlass. Hier hat man dann das Hotel Stadt Berlin eröffnet. Und es war ein Interhotel. Heißt und nicht für DDR-Publikum. Interhotel war genau. Eine gehobene Hotelkette in der DDR. Und, ich kenne Intershop. Ja, auch genau. Das ist auch sowas. Und Interhotel ist halt so, da sollten natürlich aus dem sozialistischen Ausland Leute sozusagen gastieren, sowas alles. Ne? Es geht immer nur um die Devisen. Naja, es war halt so ein Vorzeigehotel, genau. Ne? Der Praktikant reicht gerade Zettel rein. Also das Rote Rathaus wurde 1800 in den 60ern Punkt für erbaut. 60, 63 bis 69 oder sowas. Okay, 1800. Wir fassen zusammen. Marc 1, René 0. Loser. So. genau. Als Interhotel eröffnet, damals 1982 Betten. Und komplett aus Holz. Ja. 1000. Nicht das Haus, nein. Die Betten. Mensch. Genau. 1006 Zimmer und 1000 Mitarbeiter. Heute sind es 1028 Zimmer bzw. Suiten insgesamt. Und wir haben es ja gesehen, hier, wo wir hier hochgegangen sind. Ein langer Flur, ne, mit breiten Türen, also und die Fenster sind Panoramafenster. Und das ist doch geil, wenn das du da so heißt, sie hast. Reichen von Decke bis Boden. Ja. Ah, okay. Das und ist ich habe da auch noch einen kleinen Fact dazu. Ja. Ich habe gelesen, es soll ganz besonders sein hier die Farbe, die Farbigkeit der Fenster. Ja. Die sollen von unten nach oben sollen die irgendwie heller sein. Richtig, ne? Ich habe das mal versucht, vorhin von unten zu beobachten und es gelang mir nicht. Hätte seine Sonnenbrille abgenommen. Nein, also du hast vollkommen recht. Die Fassadenverglasung, übrigens 15.000 Quadratmeter Fenster oder Fassade sind hier dran. Das ist ja unglaublich. Ja, so dass man eine Vorstellung hat. Und die Fassadenverglasung geht von der unteren Seite von dunkelblau ins immer heller werdende Blau. Hm. Das ist sozusagen das Besondere hier dran. Und das ist, glaube ich, den Effekt, den du versucht hast zu erkennen, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Leider ohne Erfolg. Aber, liebe Hörer, das heißt nicht, dass es ihn nicht gibt. Genau. Ihr könnt's ja auch noch mal. Ich bin Brillenträger. Mir ist diesbezüglich nicht zu trauen. Ja. Kommt selber her und überzeugt euch. Und wir stehen auch immer nah beieinander, damit Marc nicht denkt, er sei alleine. Ja. Genau. So ist das. Ja. Was gab es sozusagen früher hier oder teilweise heute noch? Was gibt es so im Hotel immer? Eine Bar. Es gibt einen Friseur, es gibt Reisebedarf. Wirklich? Und jetzt kommt der Knaller. Hier war früher... In den gehobenen Hotels. Autoservice, Werkstatt und eine Waschanlage so drin. Eine Waschanlage für Autos? Ja. Ja. Hat ja auch eine Megatiefgarage, ne? Ist ja auch guck alles... Guck mir die nachher auch nochmal an. Nee. Genau, das gab es früher. Aktuell nicht. Also jetzt nicht mehr. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist das aktuell nicht ein 4-Sterne-Bunker? Ja, 4 Sterne, stimmt auch. Ne? Das Besondere, damals, 37. Etage, wir sind in der 36. ausgestiegen. Aha. In der 37. war damals ein Restaurant und ein Casino. Und das war das höchste Casino, was es gab. Ne? Ja, ja, das gibt es heutzutage nicht mehr. Heute ist es so, dass in der Etage auf 1000 Quadratmetern 16 Luxussuiten sind und eine Private Lounge. Die wollte ich leider mieten, aber es hat nicht geklappt für unsere Aufzeichnung. Für den Podcast, ne? Genau, die war schon belegt. Die haben abgeraten, weil die Sicht da so schlecht ist. Genau. Nein, also hat das denn Fenster auch in die andere Richtung raus? Garantiert. Muss ja, ne? Ja, also du hast nur das Suiten, wo du rundum, also über, rundum. Nee, nicht rundum, aber in mehrere Richtungen gucken kannst. Ne? Aber ich habe schon mal überlegt, das müsste man echt mal machen. So eine Suite mieten und dann irgendeine Party machen oder so. Ja, danke Stefan, ja. Wir freuen uns auf die Einladung. Zum Thema Rundblick noch. Ja. Was mir gerade auffällt ist, dass man hier direkt auf das alte Berlin gucken kann. Und zwar der S-Bahn-Bogen, genau. Der ja die Mauer darstellte um das alte Berlin. Ja. Und bis zur Spree, die ja die Trennung zu Köln war. Das ist der... Also man kann wirklich komplett das alte Berlin anschauen. Das ist der rote Faden, liebe Zuhörer, der sich durch unsere Podcast-Folgen zieht. Museumsinsel, altes Berlin, historische Geschichte. Und man sieht hier auch, war das der Brunnen, der woanders stand? Der Neptunbrunnen. Ja, der Neptunbrunnen. Der ursprünglich vor dem Schloss stand. Ja. Steht da, da sieht man mal, wie weit der getragen wurde. Eigentlich ist es nicht weit. Nee, ist nicht weit. Das ist alles fußläufig erreichbar. Und zwar auf der Fluchtlinie zwischen Schloss und Staatsratsgebäude. Man sieht das Portal des Schlosses am Staatsratsgebäude noch. Und auf dieser Fluchtlinie, da muss ungefähr Stand der Neptunbrunnen. Genau. Aber das haben wir euch schon tausendmal erzählt. Das wisst ihr ja alles. Da könnt ihr nicht mal mehr vor euren Freunden mit angeben. Ja. Die wissen das auch schon alle. Genau. Aber sie können es immer wieder versuchen. Das Hotel hat vom Aufbau ist es so, dass die ersten drei Etagen ein Flachbau sind. Und dann der Rest ist sozusagen ein Vierecksbau, sozusagen wie so ein Turm. Ne? Ein eckiger Zylinder. Ach, ist das so wie hier diese in der, wie heißt die Kalibne? Nee, wie heißt die Straße unten? Rathauspassage? Ja. So wie in der Rathauspassage hast du auch einen Flachbau und auf dem dann. Genau, oben richtig. Ne? Scheint eine Bauweise gewesen Funktion zu sein. Ja. Genau. Haben wir da drüben ja auch hier. Da wo jetzt Dings drin ist, Kaufland. Der Steglitzer Kreisel ist exakt genauso aufgebaut. Mhm. Da frage ich mich sowieso, der wird noch gebaut, immer noch, oder? Ja. Wo ist das Problem? Kein Problem, die sind dabei. Aber seit wann? Es ist... wird saniert. Es wurde nicht saniert. Es musste erstmal komplett entkernt werden. Ja. Der Steglitzer Kreisel ist ja ein asbestverseuchter Bau. Ah, da haben wir es wieder. Und deswegen musste tatsächlich alles weg. Also es ist nur noch das Stahlgerüst stehen geblieben. Ach so, ich dachte, die Berlin Tourismus GmbH hat gesagt, nicht weiterbauen. Das haben wir jetzt alles in den Reiseführern schon so drin. Muss jetzt so bleiben. Muss so bleiben, ist eine Sehenswürdigkeit. Nein. Es dauert nur ein paar Tage. Ja. Dummerweise können wir den Kreisel von hier aus nicht sehen, weil er duckt sich quasi hinter den Fernsehturm. Was willst du machen? Da hat er sich vorgedrängelt, der Fernsehturm. Das ist aber ärgerlich. Ja, Marc, du als alter Berlin-Kenner weißt doch sicherlich, was eine Zillestube ist. Eine Zillestube? Ja. Klingt nach einer Kneipe. Genau, sowas gab es nämlich hier früher drin. In dem Flachbau, neben Gastronomie, auch eine Zillestube zu Anfangszeiten, aber das ist jetzt weg. Lass mich raten, da gab es Bier zu kaufen. Ich glaube, man hat sich nur versucht, zunutze zu machen, das Thema Zille, der ja ein alter Berliner Cartoonist ist. Genau. Und man hat sich den Namen eben mal geborgt, um noch mehr Berlin-Flair in diesen Klotz hier reinzukriegen. Mag sein. Aktuell noch im Nikolaiviertel und an verschiedenen anderen Orten passiert. Ja, genau. Genau. Und ist euch auch noch was aufgefallen? Es gibt ja noch ein... Strom, fließend warm und kalt Wasser. Entschuldigung, bitte. In der ersten Etage gibt es noch einen Verbindungsbau. Aha. Haben wir gesehen, von unserer Seite, wo wir gekommen sind heute. Da geht es nämlich rüber zum Kaufhof. Das ist ja, wo du unten durchläufst. Ne? Das ist ja so ein Verbindungsbau. Und das war ja früher, der Kaufhof war ja früher das Zentrum Warenhaus zu Ostzeiten. Und da hatte man den Durchgang quasi. Ne? Das war damals mit so bedacht. 4 Sterne hast du schon gesagt. Entschuldigung. Ist sehr gut. Schnelle Fahrstühle, das war für die damalige Zeit eine echte Besonderheit. Also sie waren damals schon so schnell? Ja, genau. Auch, auch mit dem System, was wir jetzt gesehen haben, dass du auf der einen Seite mit den Fahrstühlen nur bis zur 20. Etage fährst und mit den anderen über die 20. Das sollte eigentlich schon immer so sein, ja. Ne? Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, finde ich. Das ist, glaube ich, so sicherheitsrelevant. Das macht es wohl Trend oder so, ne? Ja, zwei Abschnitte. Es macht keinen Sinn, einen Fahrstuhl zu bauen, der tatsächlich von der ersten bis zur 30. Ach, meinst du, der fährt da nicht durch? Ich dachte, der wird jetzt nur, das ist nur das Nutzungskonzept. Ich dachte, der würde wirklich auf allen Seiten durchfahren. Nee, ich denke, der fährt nur bis zur 20. Dann gucken wir auf dem Rückweg mal, ob es in der 35. Etage auch so eine Fahrstuhl nochmal, also noch so den Gang gibt für die anderen. Können wir gerne machen. Ne? Du hast schon gesagt, Forum Hotel Berlin. Der Name hat sich ja mehrfach geändert. Und zwar von 1993 bis 2002 war es das Intercontinental Forum Hotel Berlin. Hatte ich so nicht mehr in Erinnerung, ehrlich gesagt. Also jedweder neue Betreiber oder Besitzer hat das einfach dann nach seinem Bus so umbenannt. Genau. Okay. Also es hat des Öfteren den Besitzer gewechselt nach der Wende. Richtig. Und seit 2003 gehört es der Radisson Group und da seitdem heißt es Hotel Park Inn. Ne? Genau. Jetzt gucke ich gerade nochmal, was auch noch besonders für das Hotel ist. Wollt ihr noch ein paar interessante Informationen loswerden? Oder? Ja. In der Nordsee sind 90% des Mülls Plastik. Wir reden hier gerade vom Hotel René. Also, und aber die Bachelorette? Nein. Ja, okay. Erzähl mehr aus deinem Privatleben. Nein, was ich sagen wollte, Hotel Stadt Berlin gibt es auch in Heringsdorf an der Ostsee. Nur mal so. Dran. Ja, genau. Das passte dazu, als ich das gerade gesehen habe. Vielleicht nochmal zur Einordnung des Hotels. Es war 2015 auf Platz 10 deutschlandweit und auf Platz 5 berlinweit mit den umsatzstärksten Hotels, die es gibt. Immer noch? Also schon wirklich ein sehr beliebtes Hotel. Und ist ja auch krass, wenn du so überlegst, ne? Wenn du hier Berlin-Urlaub machst oder businessmäßig unterwegs bist und hast hier ein Zimmer in der 30. Etage, ist doch geil. Ja. Oder? Wie sind die Preise? Hast du da mal geschaut? Habe ich nicht geschaut. Hat er sich nicht getraut. Ja. Aber René schaut gerade mal nach. Ich werde das mal an den Praktikanten weitergeben. Du, guck mal bitte nach Preise im Pack-in. Ja, genau. Und wir haben ja schon gesagt, wir sind in wie vielen Metern? In 120 Metern Höhe, haben wir gesagt. Und man hat 2006 hat man zwei Antennenmasten hier oben noch aufgebaut aufs Dach. Und damit war das Hotel natürlich höher, nämlich 125 Meter. Und 2013 im Ranking war es das zweithöchste Gebäude Berlins nach dem Fernsehturm. Und das hatten wir auch in der Podcast-Folge über die höchsten Gebäude. Liebe ja, Hörer, so interessiert euch auch, was der dritt-, viert- und fünfthöchste Dann müsst ihr gucken. Na? Genau. Zweithöchstes Hotelgebäude in Deutschland. Auch noch interessant, genau. Okay, kurz zu den Preisen. Ja. Das ist jetzt eine ganz oberflächliche Information, die da vom Praktikanten reinkommt. Kennen wir ja. Die einfache Zimmer mit kostenlosem WLAN in einem modernen Hotel mit drei Restaurants, Spa und Base Jumping kosten pro Nacht 78 Euro. Das geht aber. Du meinst Spa? Habe ich Spa gesagt? Ja. Ich, weil hier, da wird nicht gespart. Hier wird rausgehauen. Ja, Spa. Natürlich Spa. Spa. Der Wellnessbereich, okay. Sagen wir es ja. Aber finde ich jetzt okay. Lass uns ein Fremdwort durch ein anderes ersetzen, dann wissen die Leute überhaupt nicht mehr Bescheid. Genau. Ne? Ja, ich würde sagen, bevor wir gleich die Attraktion hier an der Aussichtsplattform, an dem Hotel, uns mal näher begutachten und René vielleicht das mal ausprobiert, hören wir uns kurz mal die Kontaktmöglichkeiten. Oh, ich habe Durchfall, ist nicht gut. Das wird danach kein Problem mehr sein. Im freien Fall ist es egal. Okay. Irgendwas ist doch immer der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. Hallo. Hallo. So, wir sind schon eine Weile zurück. Ja. Die Leute wundern sich schon, was wir eigentlich erzählen. Nein. Deswegen eigentlich fast unsere erste Aufzeichnung, wo richtig viel Publikum da ist, ne? Ja, und hier können die Leute nicht wegrennen. Genau. Richtig. Und deswegen geht es auch gleich mit Fakten weiter. Ja, bitte. Und zwar, die Nordsee ist im Schnitt 94 Meter tief. Krass, oder? Das ist und nicht viel. Innerhalb der deutschen Bucht sind es sogar maximal 50 Meter. Okay. Wenig, oder? Habe ich mir noch nie Vorstellungen darüber gemacht, ehrlich gesagt. Stefan. Wie groß ist denn so ein Schiff? Wirklich wie groß ist denn so ein Schiff? Ja, sehr gut. So ein Schiff. Für, Tiefgang meinst du? Ja, keine 90 Meter. So ein Luxusschiff. Keine 90 Meter, oder? 30 Meter. Aber dafür werden auch Fahrtrinnen geschaffen. Ja. In denen sich die Schiffe bewegen. Und das ist sehr interessant. Ich bin Fähre gefahren. Ja. Von der ostfriesischen Seite rüber, ist blöd, vom Festland, vom ostfriesischen Festland rüber zur ostfriesischen Insel also Norderney. Da, ja. Und auf Norderney auf dem Weg dahin war Ebbe gewesen, ja. Auf dem Rückweg. Mhm. Und dann siehst du diese Fahrerin und links und rechts siehst du Meeresboden. Und geil. Das ist halt wirklich geil. Hm. Meeresboden. Schön. Was sagst du dazu? Ja gut, das wird auf dich wirken. Das war jetzt ein bisschen off-topic, weil wir sind ja immer noch auf 120 Meter Höhe mit Blick über Berlin. Genau. Und wenn man noch höher geht, nämlich auf 125 Meter, dann hat man die Chance, im freien Fall nach unten zu gehen. Hi. Ich muss dazu sagen, ich stand schon öfter unten auf dem Alexanderplatz und habe plötzlich Leute für ein paar Sekunden kreischen hören. Wirklich? Und dachte, was ist denn jetzt los? Und dann hat man aber gesehen, da fährt gerade einer runter quasi. Ich habe es euch angeboten, Jungs. Marc, du wolltest nicht. René, du wolltest auch nicht. Ich finde das respektlos, weißt du? Wisst ihr, wenn ich euch so eine tolle Angebote mache, mal ein bisschen Action. Ich nehme das als Barauszahlung. Als Gutschein. Schade. Du kannst dir so eine Sache nicht einfach so aus der Hüfte schießen. Pass auf. Wir reden das natürlich vom Base Flying. Eine Entertainment-Attraktion hier an diesem Gebäude. Man kann quasi, wie muss man sich das vorstellen? Man hängt an einem Seil und als wenn man runterläuft, nur schneller halt. Es ist am Eiswalking? Nee. Genau, das ist nicht dieses Fasaden. Man hängt so dran. Rennen. Man hängt so dran und rutscht runter. Oh, Stefan hat das skizziert. Ja. Genau. Vielleicht so als Vorstellung, man erreicht Spitzengeschwindigkeiten von 90 Kilometer pro Stunde. Oh. Ja. Und man hat nur ein Seil. Man hat nicht wie beim, das ist der Unterschied übrigens, das hatte ich mir auch notiert, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Aus 125 Meter bis zu 90 km/h erreicht man und man ist sozusagen an einem, nur an einem Seil, weil natürlich wie beim Fallschirmspringen, so ein Sicherungsseil würde gar keinen Sinn machen, wenn man gar keine Zeit hätte, da dran zu ziehen. Das ist wirklich so, ne? So steht es halt da. Sicherheit gibt es ja nicht, hilft dir eh nicht. Nein. Und sozusagen, du wirst, wenn du fast unten bist, wirst du knallhart abgebremst und dann stehst du. Und das ist, haben schon viele gemacht, sich getraut. Und das ist eine Riesenattraktion hier. Kann ich jedem empfehlen, sieht immer cool aus, aber für jeden ist es natürlich nichts. Hm. Ne? So. Ja. Können wir vielleicht noch mal kurz einen Ausblick geben, was hier mit dem Alexanderplatz passiert? Man hört vielleicht im Hintergrund, es wird ein bisschen voller hier. Es ist ja, mehr Treiben. Ich glaube, es geht Richtung Sonnenuntergang. Ne? Das genau. Ist wahrscheinlich auch ein Phänomen. Ja, definitiv. Sonnenuntergang. Aber Sonnenuntergang ist noch ein bisschen in 4 Stunden ungefähr. Ja, genau, wir ziehen durch. Ne? Sonnenuntergang ist in 2 Stunden. Oh, jetzt so, streitet ach, euch das Jahr ist ja schon fast rum. Streitet euch doch mal. Einmal schlafen, dann ist schon wieder der Weihnachtsmann da. So sieht's aus. Ne? Ja, der Ausblick. Was passiert mit dem Alexanderplatz? Wir haben ja gesagt, damals hat man den neu gestaltet. Und ich als Fan vom Alexanderplatz muss sagen, ich hoffe nicht, dass er verschandelt wird, weil es entstehen hier noch 4 weitere Wolkenkratzer-Hochhäuser. Und zwar einer neben dem Kaufhof. Der Kaufhof wird nämlich noch ein bisschen erhöht. Also neben dem, jetzt neben dem Kaufhof oder nee, das Kaufhof? Das wird umgebaut, das wird dann ein bisschen höher gezogen noch. Neben Saturn passiert noch was und wir haben es ja gesehen, hier neben dem Park-In ist auch eine Baustelle, da entsteht auch ein Hotel, sozusagen. Ja doch, ein Hochhaus, sagen wir es mal so. Und das Ganze auf 130, ist ja wohl jetzt die Einigung, 130 Meter hoch. Die Bauherren wollten ursprünglich noch höher hinaus. 150. Man hat sich mit der Stadtentwicklung auf 130 irgendwie geeinigt. Ja. Und ob das noch. Ja, genau, ich fand die Argumentation dazu seitens der Stadtentwicklung fand ich ein bisschen komisch. Naja, wenn das denn so hoch würde, dann würde der irgendwie so viel Licht schlucken oder was? Das ist. Keine Ahnung. Naja. Also, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Man muss ja dazu sagen, die Senatorin dafür, das ist, glaube ich, eine Schweizerin. Ach, du meinst die Regula Lüscher? Ja, genau. Die hört ja gerade auf. Genau. Und vielleicht will ihr nicht zu nahe treten, aber vielleicht ist es ganz gut. Vielleicht kommt da mal jemand, der so ein bisschen von Stadtbild Ahnung hat und ich bin gespannt. Man sieht ja den Fernsehturm von überall in Berlin eigentlich, von weitem. Ich bin gespannt, wie sich das dann ändert. Ach, darum ging es, dass man den Fernsehturm dann nicht mehr sieht, wenn die umstehenden Gebäude schon, zu hoch wären. Das ist schon Kacke irgendwie, ne? Also ups, habe ich das gerade laut gesagt. Obwohl man schon viel gewagt hat in der Hinsicht. Also die Verschandlung des Fernsehturms liegt ja auch nicht allzu lange zurück. Auf der anderen Seite muss man aber sagen... Stefan, du weißt, was ich meine? Die Verschandlung des Fernsehturms? Ja. Also meinst du die Verschandlung des Alexanderplatzes? Nee, des Fernsehturms in einem seichten Rosa. Ach so, als war das 2006? Wurde? Nee. 2006 beklebt. Bei der WM. Beklebt. Von der Telekom. Ja, als Werbeaktion. Als Fußball. Naja. Ach ey. Aber heute sieht er schön aus in seiner ursprünglichen Reinheit, sagen wir es mal so. Nicht grau. Angestrahlt. Schönes DDR. Betonkorb. Na, das ist schon Westfarben. Übrigens, was da auch sehr interessant ist im Zusammenhang mit dem Fernsehturm, Fotos aus der Zeit des Baus. Ja. Weil was nämlich, was viele nicht wissen, ist, dass die Kugel frei schwebt. Ja. Die ist quasi aufgehangen auf dem Turm. Mhm. Und da oben drüber ist eine große Antenne. Was mich mehr interessiert, ist dieser Doppelkorb unter der Kugel, der einmal rumgeht. Genau. Ich habe mal einen, quasi einen deutschen Katastrophenfilm gesehen. Aha. Da ging es darum, dass da in dem Gebäude Feuer ausbricht. Auf Sat.1? Ich habe keine Ahnung, es ist Jahre her. Es könnte auch auf DDR 2 gewesen sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist also wirklich schon ewig und 3 Tage her. Na jedenfalls... um die Leute zu retten, hat man sie auf diese beiden... Ach so, ja, als Notplattform. Ja, also auf diese Notplattform geführt. Und jetzt war die Frage, war das komplett Fiktion oder sind die tatsächlich dafür gedacht? Weil im Film hat das nicht funktioniert. Nee? Nee. Okay, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Von da kommst du nicht mehr weg. Ich glaube, der Film heißt Das Inferno, Flammen über Berlin. Auf Sat 1 Action Movie. Ja, Sat 1 Film, Film, Film, ja. Film, Film, Film. Mit Film. Alexandra Neidl. Alexandra Neldel. Und wie heißt die andere, die überall, Veronika Ferre. Die andere, die überall ihre Fresse in die Kamera hält. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht, das hast du gesagt. Ich glaube, das müssen wir schneiden. Okay, machen wir nicht. Ja. Neldel, sowas kann man doch nicht im Podcast sagen. Definitiv eine geile Location, sehr zu empfehlen. Und ja, jetzt wird es wirklich richtig voll zum Feierabend. Und da sieht man auch, dass Corona eigentlich kein Thema mehr ist. Die Touristen sind wieder da, man hört viel englischsprachiges Zeug. Ne? Oder italienisch, wie wir gerade hören. Ja, internationale Besucher. Und ja, es ist sehr beliebt hier. Ja. Ne? So, und Jungs, jetzt können wir mal spontan sein. Machen wir hier den Take zu Ende oder... Wieso? Ziehen wir hier durch. Was haben wir denn noch für Themen? Naja, man könnte ein bisschen über Olympia sich aufregen, aber müssen wir auch nicht. Doch, wir können Olympia reinnehmen, aber ich könnte vorher noch irgendwie ein paar Fakten kommen auch immer ganz gut. Über die Nordsee. Ja, mach doch mal. Du hast ja lange nichts mehr über die Nordsee gesagt. Die Nordsee. Ihr kennt sicherlich die ostfriesischen, nicht die ostfriesischen Inseln, sondern die ostfriesischen Inseln. Ja. Ja, das ja. sind die Inseln, die zu Ostfriesland gehören. Aha. Eine davon ist Wangerooge. Ja. Vielleicht vorneweg dieses Thema, ihr kennt Langeoog, ihr kennt Wangeoog, Spiekeroog gibt es noch. Ne? Ja. Interessant ist, dieses Oog heißt Insel. Norderney hieß ursprünglich Norderney-Oog. Bei Norderney ist eine der jüngeren Inseln. Mhm. Die Inseln wurden übrigens alle aufgeschüttet. Okay. Sind keine, wie sagt man, natürlichen geografischen Erhebungen oder so, sondern tatsächlich aufgeschüttete Dünen, weil das Meer da so flach ist, aufgeschüttet. Und Wangerooge ist gewandert um seine komplette Länge nach Osten in einem Zeitraum von 300 Jahren. Okay. Ich wollte gerade fragen, wann wurden die denn aufgeschüttet? Boah, vor hunderten Jahren, tausenden Jahren oder Kiek mal an, da denkt man irgendwie, die Araber, die sind da wahnsinnig innovativ mit ihrer Das bei uns haben wir es Natur machen lassen. Paradiesstadt da. Wir haben es die Natur machen lassen. Nee, ich denke, wir haben es aufgeschüttet. Nein, die Natur hat es selber aufgeschüttet. Ach, die Natur. Es sind Sanddünen, die immer weiter aufgeschüttet wurden. Das ist ja doch natürlich. Ja, natürlich. Aber nicht so wie eine Insel Sylt zum Beispiel. Ist eine richtige Insel. Aha. Ja, was heißt denn richtige Insel? Eine Insel kann ja auch durch einen Vulkanausbruch entstehen. Knochen. Ja, so Korallenriffe könnte ja auch Inseln. Gut, egal. Um auf dieses Oog-Thema zu kommen. Nee, egal. Norderney hieß Norderney-Oog. Das heißt so viel wie Nordens neue Insel. Ach, wegen Oog heißt also immer... Jetzt lernen wir sogar hier noch ein bisschen Nordisch. Cool. Unter der Nordsee sind riesengroße Erdgas- und Erdölfelder. Aha. Immer noch. Nord Stream 2. Immer noch. Und es gibt in der Nordsee, gibt es, warte mal, wie viel waren es? 450 Bohrinseln. Davon sind aber nur zwei im deutschen Sektor. Ja. Gut, ne? Wir sind gut. Es ist genial, René. Was heißt gut? Wir haben einfach nicht mehr abgekriegt. Ja, da hat es auch so. Siegerwillkür nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben uns wahrscheinlich um die entsprechenden Teile mehr abgelöst. Es ist tatsächlich so, bis zum Zweiten Weltkrieg gehörte das Meer niemandem. Hm? Und dann fing man an so, dass Leute sagten, hier 12-Meilen-Zone ist über uns, das gehört uns. Über den Meeresboden wurde vom Internationalen Gerichtshof bestimmt, wem der Meeresboden gehört. Also alles geregelt, alles geklärt. Okay. Ja. Sachen jetzt. Ja, keine weiteren Fragen mehr. Gut, sozusagen. Aber wir sind ja nicht der Nordsee-Podcast. Wir sind ja noch nicht der Nordsee-Podcast. Also, ja. Es werden wir auch nie sein, glaube ich. Deswegen ist die Frage, wie machen wir denn jetzt weiter? Damit entscheidet ihr. Wir sind Berlin-Podcast. Es ist ja so viel passiert in den letzten zwei Wochen in Berlin. Was denn? Ich sage nur, tanzen. Ja, im Club. Tanzen und sich impfen lassen. Ja. Tanzen und tanzen. Also, da gab es einen Modellversuch in einigen Clubs. Genau. Okay. 5, 6 Clubs. Da kennt sich Marc sehr gut aus. Kante. Das heißt, dein Haus ein bisschen vorbei. Aber egal, wir wollen es hier nicht thematisieren. Nein. Also was Marc damit sagen will, es ist eine Initiative der Clubbetreiber, um endlich wieder an den Start zu gehen und zu beweisen, dass die Ansteckungsgefahr nicht so groß ist, wie es immer gesagt wird. Es geht nicht um das Beweisen, es ist tatsächlich ein Test. Ausprobieren. Ja, genau, ein Test. Man hat einfach mal gesagt, pass auf, die Leute müssen sich mal testen lassen. Genau, egal wer, auch die Geimpfte. Dann einfach mal alle rein, das war bisher verboten und hier machen wir mal einen Modellversuch und stecken die Leute einfach alle rein. Sie brauchen keine Maske mehr tragen, die müssen nicht Abstand halten, sie sind aber eigentlich alle getestet. Mal gucken, was passiert. Genau. Auf freiwilliger Basis. Da bin ich gespannt. Ich glaube, zum Wochenende gibt es dann die Ergebnisse. Achso, ich wollte gerade fragen. Ja. Gesponsert von Parexel. Genau. Ja, also ihr wisst das dann wahrscheinlich schon, wenn der Podcast rauskommt, denn der kommt ja am Montag. Am Montag, sehr gut. Ah, ich vergaß das heutige August. Datum zu sagen. Ja, heute ist übrigens der 12. August. Morgen ist Freitag der 13. Oh. Macht aber nichts. Weil wir sind wir schon weg. Weder aber noch gläubisch. Das heißt, wir sind nicht abergläubisch. So ist es. Na? Und die andere Sache war Tanzen und Impfen. Ja. Das war jetzt dummerweise, warte mal, morgen, ja genau, wenn ihr das hört, ist auch schon wieder vorbei. Morgen ist der letzte Termin War das nur ein Impfzentrum? Ich glaube, in der Arena. Ach so, ja, genau, in der Arena. Treptow, genau. Östlich da kann von man hier. Sich, genau. Man kann, von Stefan, von hier aus kannst du alles sehen. Na, siehst du den Treptow? Den Norden. Wo ist denn der Allianz Tower? Der ist ja da in der Nähe. Was ich sagen wollte, war, dort kann man hingehen, ab von 20 bis 24 Uhr kann man sich dort täglich impfen lassen. Und da spielen DJs zum Tanz auf. Da sind extra rote Markierungen auf dem Boden mit einem Abstand von 3 Metern zueinander. Und da kann man sich dann raufstellen. In deinem Quadrat bleibst zum Tanz. Genau. Und wenn du dann in deinem Tanzbereich bleibst, dann kannst du eben dort chillen und noch Musik hören. Okay. Kann man schon sehr gut angenommen. Kann man sich auch noch sein McDonald's-Menü impfen? Noch nicht. Ich habe mir die ganze Wohnungsausstattung zusammen geimpft. Echt? Naja. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Der Herbst wird spannend. Und In den USA gibt es tatsächlich eine Initiative, ich glaube, für Schüler oder Jugendliche. Wenn die sich impfen lassen, dann kriegen sie irgendwie von Apple die AirPods. Oh, ich würde mich da nicht erpressen lassen. Wie ich irgendwann mal sagte, irgendwann gibt es das ganze Impfgezeug irgendwie bei McDonald's mit in eine Junior-Tüte. Genau, zum selber injizieren. Ne? Ja, krass, bin ich mal gespannt. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Was hatten wir noch aufgeschrieben? Hat du hast auf die Uhr geguckt? Ja, oh, wir waren vorhin bei 18 Uhr, jetzt sind wir bei halb, ne? 5:30. Ja. Ihr wollt von mir wissen, wann wir angefangen haben aufzuzeichnen? Nein. Keine Ahnung. Stefan hat mich extra noch gefragt, sag mal, guck doch mal auf die Uhr. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, hab's mir gemerkt, 5 Minuten später hatte ich es komplett vergessen. Marc ist halt so alt. Ich habe keine Angst vor Überlänge. Marc hat noch ein wichtiges Thema aufgeschrieben in die Notizen. Olympia. Nein, die Straßen haben sich verändert seit letzten Sonntag, weil... Nee. Falsch zusammengefasst, Stefan. Was? Marc korrigiert. Nein. Stefan, sag mal, worum geht's? Über Nacht sind die Straßen zugepflastert worden. Ja, natürlich, klar. Denn Ende September... Wilde Horden marodierend durch die Straßen der Stadt gezogen und haben sie plakatiert. Ja. Die Gesichter ihres besten Freundes. Sozusagen. Und es ist unglaublich. Mit lauter fremden Leuten haben sie die plakatiert. Jedes Mal vor einer Wahl vom Abgeordnetenhaus, exakt 7 Wochen vorher, geht das los. Und da wird über Nacht, immer von Samstag zu Sonntag, werden die ersten, und ich wiederhole, die ersten Plakate. Die werden ja gewechselt, ne? Nee, die werden nicht nur gewechselt, die werden ergänzt. Hm. In den nächsten 7 Wochen musst du ja nicht denken, dass irgendeine Plakate abgenommen und durch ein anderes ersetzt wird. Könnt ihr mir mal einen Termin sagen, dass ich mir da freinehme, was genau findet wann statt? Am 26. September müsste es sein, ist die Wahl. Kann man sich noch zur Briefwahl anmelden? Ja, kannst du jetzt machen. Geht. Kannst deine Unterlagen vorne. Dann mach das bitte. Ne? Ja. Aber mehr wollen wir nicht zur Wahl verlieren. Nein, wir sind eigentlich ein relativ unpolitischer Podcast. Genau. Das soll auch so bleiben. Wir sind ungläubig und unpolitisch. Wie René gerade eindrucksvoll bewiesen hat, was das so war. So, endlich mal wieder CDU wählen, habe ich schon lange nicht gemacht. So, ich hatte ja noch gesagt, ich könnte mich über Olympia aufregen, aber das würde ich heute nicht machen. Nein, ist doch Also was ich in dem Zusammenhang, wenn du nicht ins Detail gehen möchtest, möchte ich das gerne oberflächlich ansprechen. Dann bitte. Die Aufmerksamkeit, die Olympia bei mir erzeugt, ist nicht durch Medaillen, sondern durch Skandale, habe ich das Gefühl. Ich erinnere mich an Pferdeskandale, ich erinnere mich an Unfaire. Ich kenne die Storys nicht im Detail, aber ich sage so, wie ich sie auch perzipiert habe. Unfaire Marathonläufer, die anderen nicht das Wasser gönnen. Ach so? Nicht gesehen, nicht gehört? Nee. Das ist Marathonläufer. Doping-Sünder. Alles. Bei Olympia? Nee, hast du nicht. Also da möchte ich dieses Jahr... Ja, es gibt ein paar... Wo der Marathonläufer an den Wasserflaschen langrennt, alle runterwirft und sich die letzte nimmt und der hinter ihm kriegt keine ab. Das habe ich nicht gesehen. Video ist sehr lustig. Okay, muss ich mal gucken. Ja. Er hat gesagt, hat er nicht mit Absicht gemacht. Auf dem Video sah es anders aus. Fällt es schwer, das so zu interpretieren. Ja. Aber wir wollen ihm mal glauben. Aber das ist doch... Nein, wollen wir nicht. Das ist doch ein Arschloch. Die heutige Welt. Ich möchte das auch in aller Deutlichkeit mal sagen. Nur wenn er das wirklich mit Absicht gemacht hat. Er sagt, er war müde. Wenn er sagt, er hat es nicht mit Absicht gemacht, dann hat er es nicht mit Absicht gemacht. Unschuldsvermutung. Hat der Glück, dass wir ihn bewerten. Richtig. Unschuldsvermutung. Die ist an dieser Stelle einfach mal umgekehrt. Ja. Also, aber so auch wie die Unschuldsvermutung, Neuerung seit diesem Monat. Wenn du mehr als 10.000 Euro bar einzahlst, musst du nachweisen, wo das Geld herkommt. Ach so? Ja. Es wird nicht mehr vermutet, dass das aus guten Quellen kommt, sondern du musst nachweisen, wo es herkommt. Also musst du immer 9.000 in Stücken überweisen. Genau, Profi-Tipp an euch. 10 mal 1.000 Euro einzahlen funktioniert nicht. Sind auch 10.000 Euro. Ach so, okay. Naja. Es sei denn, man macht... Ja, okay. Nee. Ja. Also... Olympia, das ist doch, ich kann das nicht mehr hören, ey. Die Welt ist doch so bekloppt geworden. Die sozialen Medien flippen aus. Das ist doch, ich verstehe das einfach nicht. Das ist doch kein Umgang mehr. Natürlich sind Sachen gelaufen, die so nicht sein sollen. Ne? Ich sage ja zu René auch nicht, du bist ein Kameltreiber oder so. Oder keine Ahnung. Oder weiß ich nicht. Also, ich habe mir notiert zum Beispiel, genau, der Rassismus beim Laufen, Trainer entlassen, ne, hat um den zu motivieren, hat gesagt, hier, hol dir den Kameltreiber und so weiter. Echt? Und ja, Pferdesport, also ganz ehrlich, was ist da jetzt passiert, so Besonderes? Also, die Story hat ja viele verschiedene Seiten. Die eine Seite ist die Story um die Reiterin, die halt sehr frustriert ist, dass das Pferd, auf dem sie sitzt, nicht so will, wie sie will. Genau, gar nicht und, so will. Da gibt es halt Methoden, ich kenne mich ja ein bisschen aus, weil ich schon öfter auf der Pferdeweide gestanden habe. Es gibt Methoden mit den Füßen. Hat man dich gefüttert? Nee, es gibt Methoden mit den Füßen. Die sieht man nicht so, ist aber gang und gäbe. Ne, Sporen geben, sage ich nur, ist ja auch nicht mehr, dass man so eine Haken da dran hat. Ist das Tierquälerei? Nein. Man macht das ganz sanft, dann hört das Pferd. Ja, es gibt die Gerte, das sagst du. Ne? Ja. Die ist schon ein bisschen eine härtere Nummer. Und es gibt die vermeintliche Faust, die da offenbar im Spiel sein sollte. Und genau, man muss halt dazu sagen, das Pferd, wo ich sehr überrascht war, gehörte gar nicht der Reiterin. Richtig. Das wurde ausgelost und das machte vorher schon Probleme. 20 und die Minuten Regeln, vorher kriegst du das Pferd zu. Ja. Und die Regeln verbieten wohl, dass so ein Pferd rausgenommen wird. Richtig. Ach so, okay. Das ist das Risiko, und was das, alle 5 Kämpfer haben. Das ist aber, finde ich, dann tatsächlich Tierquälerei. Wenn man merkt, dass ein Pferd nicht will. Jetzt kommt ja. Warum regen sich alle jetzt auf? Ja. Die Regeln, die Disziplin gibt es doch schon etliche Olympiaden. Und das finde ich halt hinter... Wir funktionieren halt nur bisschen auf... hinter, sage ich jetzt mal, weil erst wenn was passiert, sind alle da und prügeln drauf und alle treten mir drauf, genau. Und das ist das, was ich absolut nicht abkann. Es ist eine Frage der Sensibilisierung. Ja. Vorher war es den Leuten egal. Richtig. Und es ist doch gut, wenn ihre Sensibilität auch diesbezüglich weiterentwickelt. Ich möchte aber, also ich will jetzt, man könnte jetzt sagen, die Pferde werden davor gefühlt gequält oder keine Ahnung was. Ne? Ich hatte aber auf Ostfriesland, nicht auf Ostfriesland, sondern ich habe in Ostfriesland, wie gesagt, auch dem Reitsport als Zuschauer beigewöhnt. Bei gewohnt. Ich wollte sagen gefrönt, aber habe nur bei gewohnt. Ja. Und da war, habe ich mitbekommen, wie die Reitlehrerin zu ihrer Reitgruppe sagte: Denkt daran, das Reiten macht ihr nicht für euch, ihr macht das für das Pferd, damit sich das Pferd bewegen kann. Ne? Also ich glaube schon, dass Pferdesport nichts mit Pferdequälerei zu tun hat. Genau, das ist auch eine Botschaft, ne? Und die Kritik, dass das Pferd kein Sportgerät ist oder kein Transportmittel. Sondern es ist eine Partnerschaft zwischen Pferd und der Reiterin, dem Reiter. Und nur so kann es funktionieren. Und man muss ja natürlich auch dazu sagen, wie kommen die Pferde alle nach Tokio? Ist das nicht auch schon Tierquälerei? Ja. Ist das überhaupt noch kein Problem? Wissen werden sie nicht. Nee, in einer Kiste im Flieger gehen die dahin. Oder im Schiff, Wochen vorher. Ja, also ist eine Menge passiert. Oder ich sag nur, Sexismus, die deutschen Turnerinnen haben extra lange Hosen angezogen, um ein Zeichen zu setzen. Also das war wirklich schon ein politisches Olympia. Finde ich schade, wenn dann sowas zu so einer Plattform wird und dann der Rest medial im Hintergrund steht. Das stimmt, ne? Und hast du mit der Judo-Kämpferin mitgekriegt, die von ihrem Trainer geschlagen wurde? Das ist immer, wie du eine Story erzählst. Genau, genau. Und das ist, wenn die Sportlerin dann sagt, hallo, das ist ein Motivationsritual. Ne? Ja. Aber es wird alles in Lichter gerückt, wo ich sage, die Schlagzeilen scheren sich, machen. Richtig, das ist es. Schlagzeilen machen. Und leider ist das offenbar jetzt ja so unsere Zeit, dass wir über Schlagzeilen, Clickbait und so genau. Nur funktionieren. Das heißt, du musst uns irgendwas vor die Füße werfen heutzutage, dass wir überhaupt die Augen aufmachen und in die Richtung gucken. Genau, und deswegen so wird Stefan sich jetzt hier vor allen Leuten entblößen. Schon wieder. Nein, das werde ich natürlich nicht machen. Ja, aber es gab auch positive Sachen. Ne? Es gab doch eine Disziplin, wo, ich glaube Hochsprung, wo es darum ging, zwei Athleten hatten dieselbe Höhe und jetzt sollte so eine Art Stechen kommen. Und dann hat der eine, oder sind Kampfrichter hingegangen und haben gesagt, gib uns doch beide Gold. Und der Kampfrichter hat gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja, okay, machen wir. Ist doch cool. Geil. So ja, das ist mal richtig geil. Also, das gab es auch. Was haben wir noch? Psychischer Druck. Ne? Gab es auch viele Situationen, wo irgendwie eine Kunstturnerin, glaube ich, aus Amerika, die eine Favoritin war, hat ihren Wettkampf dann abgebrochen, ist ausgeschieden. Die Ersatzfrau für sie hat dann Gold geholt. Das toll. Ist, sowas gibt es auch. Ne? Aber naja, also da kann man, glaube ich, sehr kontrovers drüber diskutieren. Ich würde mir wünschen, dass das nächste Olympia wieder in Paris ist es ja dann. Dass es wieder um Sport geht. Und politischer ist, genau, dass es wieder um Sport geht und dass die Deutschen auch ein bisschen erfolgreicher sind. Und möchte auch noch erfolgreich. Dazu bemerken, weil jetzt ist die Chance, die Plattform haben wir jetzt geschaffen, die Gesprächsplattform. Ja. Ich möchte sagen, dass so eine Skandale nicht nur bei Olympia vorkommen, sondern auch in unserem Podcast. Und dazu möchte ich jetzt mal aus unserem Podcast-Chat kurz die letzte Anweisung vorlesen. Da steht, Marc, bitte wieder mit Ständer zur Aufzeichnung kommen. Ja, habe ich gemacht. Da liegt doch unser, da steht doch unser, da steht, nee, da. da hängt. Da nächstes Mal nennst du es einfach Stativ. Ja, stimmt, Stativ. Das Wort ist mir nie eingefallen, Marc. Ja. Aber du hast ja gewusst, was ich meine. Wenn mir mal das Wort Kaffeetasse nicht einfällt, dann sage ich auch Ständer. Das ist völlig normal, René. Genau. Achso, das muss dir nicht verwenden. Alles klar. Ja. Oh, René? Ah, nee, das war ein anderes Wort. Ups, meine Flaschensammlung. Ich glaube, da ist irgendwo ein Ständer umgefallen. Ja. Okay, Leute, bevor wir es hier in die Länge ziehen und ich gucke nochmal hier. Wir haben nur noch Witze. Das ist, genau, das ist herrlich und ich habe heute Ständerwitze. Was? Wollen wir die Witze im Fahrstuhl erzählen? Und dann? Hast du so lange hin und her fahren? Bist, genau, ja. Mal, wenn einer einsteigt, erzähl mal einen Witz oder was? Nee, da kann ja keiner einsteigen. Ach so. Nee. Wo ist da der Witz? Ja. Okay. Oder wir gehen einfach ins Foyer, das ist ein bisschen ruhiger. Dann machen wir den Schlusstake. Also im Gang hier. Den können wir auch machen. Dann packen wir jetzt hier ein. Wir suchen uns einfach irgendeine lustige Etage. Genau. Und dann hört ihr uns auch. Genau. Und ihr könnt jetzt mittippen und mitraten, welche Etage wird es sein. Ihr könnt Zehnerbereiche angeben. Und ihr könnt übrigens mal wieder nichts gewinnen. Die Jungs machen einfach nicht ihre Taschen auf. So ist es. Ne? Dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Wir verabschieden uns von hier oben, von der Aussichtsplattform. Ja, aber verabschieden uns. Wir hören uns ja gleich. Hotel Pack-In. Wir sind gleich wieder da. Ja, liebe Zuhörer, wir sind wieder on air. Wir haben uns ein ruhiges Plätzchen gesucht. Sind in gefühlt 20 Etagen nochmal stehen geblieben, haben nochmal Leute rein und rausgelassen im Fahrstuhl. Hier ist es jetzt ein bisschen ruhiger. Oben war ja doch schon ganz schön viel. Das ist eine gute Wahl, glaube ich, dass wir hier kurz mal hingegangen sind. Und hier können wir jetzt unser Witzbattle machen. Aber eine wichtige Info hatte Marc noch, die wir beim im Treppenhaus auch nochmal gesehen haben. Die war da plakatiert, weil in diesen 40 Etagen im Treppenhaus findet ein Feuerwehrlauf jährlich statt. Man muss sich vorstellen, die Feuerwehrleute in voller Montur kommen aus sämtlichen Städten, kommen hierher, um sich zu challengen. Der Firewalk. Ja. Schon Firewalk. Firewalk, irgendwie so heißt es ja. Genau. Aus der ganzen Republik kommen. Ja. Habe ich vor ganz vielen Jahren mal gesehen, aber nur von draußen sozusagen. Ne? Da haben die sich am Alexanderplatz, waren überall dann Zelte aufgebaut, wo die sich dann gesammelt haben. Und das war schon beeindruckend. Da ist ja echt was los immer. Aber ich glaube, durch Corona war es jetzt eine Weile nicht. Ja. Ja. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie anstrengend das für diese Athleten quasi sein muss. Wir hatten ja schon gesagt, man fährt mit dem Fahrstuhl bis rauf zum 35. Ja. Und da musste man noch 3, 4, 5 Etagen über die Stahltreppe zu Fuß. Und da habe ich schon meine Waden gemerkt. Und dann, wenn man sich jetzt vorstellte, man müsste die vollen 40 Etagen und dann auch mit, was ich weiß nicht, was wir drauf haben, 20, 30 Kilo Gepäck. Stimmt. Wir haben einen Kinderwagen gesehen, ne, der hochgeschleppt wurde. Und wir haben ganz alte Leute gesehen, die da die Treppe hochgekraxelt sind. Ja. Also Hut ab. Und aber es ist definitiv ein Erlebnis, finde ich. War gut, dass wir hier waren. Aber bevor wir jetzt sentimental werden, werden wir nochmal lustig. Genau. Jetzt gibt's was zu lachen. Jetzt gibt's was für die Lachmuskeln. Gibt's jetzt was zu grinsen. Genau. Das Witzbattle in Folge 65 startet nämlich jetzt. Haltet euch fest, legt alles zerbrechlicher aus den Händen. Nicht, dass es kaputt geht, wenn ihr euch schlapp lacht. Wir starten das Witzbattle und wie immer darf Marc beginnen. Anschließend an die letzte Aufzeichnung habe ich noch ein paar Arztwitze übrig behalten für heute. Deswegen möchte ich gleich einsteigen. Da fragt die ernährungsbewusste Patientin ihren Arzt, sagen Sie, sind Fische eigentlich gesund, Herr Doktor? Ich denke schon, sagt er. Bei mir war jedenfalls noch keiner in Behandlung. Ich finde sie gut, die haben noch nie gehört. Flacher geht's. Ja, bei Flacher geht's, pass mal auf. Okay. Weil die Ostfriesen heute so gut davongekommen sind, muss ich das ein bisschen ausgleichen. Und zwar Ostfriesenwitze. Sagt der eine Ostfriese zum anderen, ich habe mir heute Morgen versucht, ein Ei zu kochen. Und dann sagt der andere, und? Hat ganz schön weh getan. Ja. Ja, den lassen wir mal so stehen. Wer ihn verstanden hat, darf gerne schmunzeln. Ich habe ein paar einfachere Witze. Die letzten Worte eines Sportlehrers. Alle Speere zu mir. Herr Doktor, ich habe in letzter Zeit erhebliche Schwierigkeiten mit meinem Gedächtnis. Ja, ist in Ordnung. Seit wann haben Sie denn die Beschwerden? Welche Beschwerden? Ja. Na gut. Das ist jetzt mehr ein Fakt als ein Witz. Ach. Ostfriesland ist so flach, da siehst du heute schon, wer übermorgen zu Besuch kommt. Ah, das ist gut. Das ist gut, ja. An der Kasse im Supermarkt sammeln Sie Punkte? Nein, ich bin Schalker. Auch als Nicht-Fußball interessierter verstehe ich den. Genau. Ein 86-Jähriger geht zu seinem Arzt und erwähnt beiläufig, ich werde übrigens nächste Woche noch einmal heiraten. Oh, das ist aber schön für Sie. Wie alt ist denn die Braut? 19. Nun gut, sagt der Doktor, ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ich möchte Sie warnen, jegliche Aktivität im Bett könnte tödlich sein. Nun, sagt der Mann, wenn sie stirbt, dann stirbt sie eben. Oh, gut. Okay. Warte, ich muss mich kurz beruhigen. Beruhig dich. Okay, bitte. Damit du noch Luft für meinen Witz hast. Warum lassen Ostfriesen das Gartentor offen? Damit die Blumen frische Luft kriegen. Moment, da knallt dann die Tür mitten in der Pointe. Sehr gut. Applaus mit der Tür gemacht. Genau, genau. Wie nennt man einen Waschbären, der viel trainiert? Na, Waschmaschine, ist doch klar. Ist doch klar. Hätten Sie es gewusst? Schreiben Sie Stefan. Ja. Marc. Oh, noch einen Bonuswitz. Absolut. Dann darf es jetzt auch gerne etwas zotiger werden. Ja, komm. Also, hau raus. Ein Mann in die Apotheke und sagt, ich hätte gerne ein paar Kondome. Kein Problem, welche Größe darf es denn sein? Naja, ich brauche die Dinger nicht so häufig. Jetzt habt ihr keine Ahnung. Naja, sagt er, hier ist ein Brett. Da drin sind Löcher. Damit können Sie messen, welche Größe Sie haben. Da ist ein Nebenzimmer, gehen Sie mal hin. Alle klar, dann hier drin, kommen wieder zurück. Und der Apotheker fragt, und welche Größe brauchen Sie denn? Vergessen Sie die Kondome. Wie viel kostet das Brett? Sehr gut. Sehr gut. Auch einer, den ich noch nie gehört habe. Und ich höre hat Rennen ja auch schon durch. Ja. Da könnt ihr euch nächste Folge mal drauf freuen, auf den Witz. Okay. Was machen Ostfriesen bei Ebbe? Baugrundstücke an Österreicher verkaufen. Oh. Sehr gut, sehr gut. Natürlich. Wusstet ihr, dass LKW-Fahren auch Sport ist? Man nennt es nur Transport. Transport, ah ja. Transport. Los. Wollen wir mal rauslassen? Einen haben wir noch. Ein Bonuswitz. Ja, ganz okay, der ist nicht mehr so doll, aber. Dein letzter Witz im Hotelpack-In. Bonus-Witz für die Doktor. Also, angehender Arzt misst bei einem Rentner den Blutdruck, schüttelt wie wild den Kopf und meint, also entweder ist das Gerät kaputt oder, tja, sie sind tot. Okay, warum gibt es Ebbe und Flut? Also ganz einfach. Als das Meer das erste Mal in Ostfriesen gesehen hat, hat es vor Schreck sich zurückgezogen und jetzt kommt alle 12 Stunden und guckt nach, ob die noch da sind. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist gut, ja. Stimmt. Aber wisst ihr was, ey, bei der ganzen Sache, ey, eure Mütter, ja, die haben eine Vorliebe. Eine wirklich große Vorliebe für Sport. Für Rittersport. Das ist so ein eure Mütterwitz. Der hat gerade gesagt, dass unsere Mütter dick sind. Och. Hab ich gar nicht. Hast du noch einen, Marc? Ich habe keinen mehr. Ich habe noch. Ja, gut. Ey, komm, schieß noch einen raus. Also, Herr Doktor, wenn ich weiterhin die von Ihnen verordnete Diät befolge, werde ich bald im Bad Gras beißen. Ist nicht schlimm, hat kaum Kalorien. Breaking News. Ja. In Ostfriesland ist ein Hubschrauber über einem Friedhof abgestürzt. Nein. Ein Hubschrauber. Die ersten 700 Toten wurden schon geborgen. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, ich würde sagen, nein. Ja, komm, dann lass mich den allerletzten jetzt, damit es nächste Folge keine Ostfriesenwitze gibt. Dann jetzt bitte. Mein letzter Ostfriesenwitz. Ein Ostfriese zieht ein 10 Meter langes Tau hinter sich her. Kommt ein anderer Ostfriese und sagt, sag mal, warum ziehst denn du ein 10 Meter langes Tau hinter dir her? Dann sagt der andere, ja, ich habe schon versucht zu schieben, geht aber noch schlechter. Ja, gut. Klappe zu, Affe das tot. Buch ist zu. Das war das Witzbattle. Tschüss. Ja, bin schon zu Hause. Tolle Folge, finde ich. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Tolle Witze wie immer. Und da würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Die ist kürzer als sonst, oder? Aus dem Park Inn. Das wird man sehen. Du hast so viel gelabert, René. Das ist. Habe ich eigentlich alles über die Nordsee erzählt, was ich wusste? Oder hast du irgendwas rausgeschnitten, Stefan? Das werden wir sehen. Die Seehundbänke, das war doch niedlich, oder? Nordsee? War die heute Thema, die Nordsee? Ich weiß gar nicht. Nein. Also, vielen Dank. René ist jetzt zum Ende der Sendung erst dabei. Genau. Ich habe die ganze Sendung zugehört. Ja. Wie René hat Fitze erzählt. Nee. Ja, also vielen Dank, René, dass du auch wieder mit dabei warst. Wir haben dich letzte Folge natürlich ein bisschen, wir wollen mal nicht lügen, ein wenig vermisst. Ne? Marc, auch schön, dass du da bist, dass du auch deine Dienstkleidung wieder angezogen hast. René ja nicht. Ich dachte, freier Oberkörper war Pflicht. Sorry. Okay. Und dann würde ich sagen, danke an euch fürs Zuhören. Das war Folge 65 vom Podcast Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Schaltet auch in 2 Wochen wieder ein, wenn ihr René sagen hört. Moin, moin. Moin, moin, Jungs. Liebes Publikum, ne? Alles klar. Bis dahin. Wir hören in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Wie sagt man Tschüss auf Ostfriesisch? Moin, moin. Wie sagt man Hallo? Moin, moin. Wie sagt man, wie geht's? Ich hätte gerne ein Brot. Moin, moin. Ja, genau. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. So, ich glaube, der nimmt auf, oder? Das müssten wir schon ein bisschen genauer wissen. Da ist was Rotes. Also ist es ja bei Sonne, ist es echt schwer zu sehen. Contenance? Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge vom Podcast. Und ausgerechnet jetzt kommt hier der Blaulicht. Und die Feuerwehr erkennt, hier bahnt sich ein Notfall an. Ja. Ach herrje. Ich weiß gar nicht, hören Sie noch. Die drei vom Mikrofon sind wieder unterwegs. So. Es wird gepottet, es wird gecastet und das Ganze jetzt nochmal von vorne. Alles klar. Ja. René, willst du nicht wirklich? Oder wollen wir das hier irgendeinem anbieten? Ey, kostet 80 Euro. Ist ja. Kann man da machen. Das würde die Produktionskosten sprechen. Hat aber nur an bestimmten Wochenenden auf. Weit schon, ruf mich an. Ist schon gelaufen, ruf mich an. Der Trailer, die Kontaktmöglichkeiten. Ich muss mal kurz meine Infos sortieren. Ach, kommt jetzt noch eine Info? Naja, wir wollen ja noch kurz was zu dem Ding sagen. Ne? Welchen Ding? Zu dem Jumping. Zu der Überraschung. Ja, oder hat Marc Bock? Nee, ich kann sowas wegen meines Rückens sowieso nicht mehr machen. Ach du, da ist er wieder ganz. Ja. Ich war bei einmal der thailändischen Massage. Ja, ich weiß. Einmal aus- und eingerenkt. Genau. Nee, dann ist mir alles okay. Wenn das so einfach wäre, ne? Oh Gott, das ist jetzt Technik, ey. Er legt jetzt eine zweite Aufnahme auf demselben Speichermedium unter demselben Namen im selben Verzeichnis an. Richtig. So, für euch herzlich willkommen zu dem zweiten Teil. Achso, vielleicht noch ein paar Interviews, ein paar Leute kurz fragen dann. Ja, hier kannst du mal dein Englisch testen. Ja, nee. Das ist doch perfekt. Hello? Hello? Nein. Moin, moin. Moin, moin, Jungs. Liebes Publikum, ne? Alles klar. Bis dahin. Wir hören in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Wie sagt man Tschüss auf Ostfriesisch? Moin, moin. Wie sagt man Hallo? Moin, moin. Wie sagt man, wie geht's? Ich hätte gerne ein Brot. Moin, moin. Ja, genau. Alles klar. Dann Tschüss. Feierabend? Soll ich ausmachen? Ja. Fahren wir jetzt nochmal Fahrstuhl? Nee. Wenn du es wünschst.